Leçon 5, exercice 12. Jeu de son. Halte eine Hand nahe vor den Mund. Sprich das deutsche Wort Papa. Bei den beiden P spürst du deinen Atem an der Hand. Nun sprich das Wort Papa französisch aus. Wenn du es richtig machst, spürst du kaum etwas an der Hand. Mache dasselbe mit ein Text, un texte. Nun sprich die folgenden Wörter aus. Spürst du etwas an deiner Hand? Taper. La télé. Une terrasse. Pardon. Les parents. Paris. Patrick.